1 Live. Vier Sommerpause mit Mike Litt. Und mein Name habt ihr schon gehört, deswegen muss ich mich nicht nochmal vorstellen. Ich freue mich, dass ihr heute Abend dabei seid, hier bei 4 ist Sommerpause. Und ich beginne mit einem sehr alten Stück, weil es mit dem Höhepunkt meiner Woche zu tun hat. Was das war oder wer es war, das erfahrt ihr gleich in wenigen Minuten. Hier kommen The Smiths mit Heaven Knows I'm Miserable Now. The Smiths in 4's Sommerpause mit Heaven Knows I'm Miserable Now. Und ich habe euch eben gesagt, das Stück hat etwas mit dem Höhepunkt meiner Woche zu tun. Naja, ich will jetzt auch nicht übertreiben, aber ich habe Johnny Marr getroffen, den Gitarristen von The Smiths, der Mann, der alle großen Stücke zusammen mit Morrissey komponiert hat. Und er hat ein Interview gegeben am vergangenen Montag in Berlin, denn er hat eine neue Band. Er ist der Band The Crips beigetreten, drei Brüder aus Großbritannien, alle, naja, geschätzte 15 bis 20 Jahre jünger als er, und nun spielen die zusammen. Es wird ein Album erscheinen. Ich hätte euch gerne schon was daraus vorgespielt, aber da gibt es noch einen Stopp von der Plattenfirma. Ich kann euch aber verraten, es ist keine Wiederauflage von The Smiths. Es ist Gitarrenmusik, britische Gitarrenmusik. Hier und da blitzen bekannte Johnny Marr Gitarrentöne auf, aber es ist doch insgesamt etwas völlig anderes, aber doch auch ziemlich interessant. Interessant war für mich vor allen Dingen, Dingen eben mit diesem Johnny Marr zu sprechen, der mir erzählt hat, dass er immer nur Musik machen wollte, mit 14 Jahren auf irgendwelchen kalten Steinfußböden geschlafen hat, um in Bands zu spielen. Und eben das Gefühl, diese Besessenheit, das hätte er jetzt wieder mit dieser neuen Band The Crips, die ja auch schon ohne ihn Stücke veröffentlicht haben. Und wo er im Grunde genommen nur ein neues Mosaiksteinchen ins Gesamtbild der Band setzt. Naja, so viel zur Vergangenheit von The Smiths und zur Zukunft. Die Zukunft wird kommen, so heißt das Stück, das sich hier schon im Hintergrund anschleicht, von The Juan McLean. Und das ist neue Musik, die aber auch ganz, ganz stark zurück auf die 80er Jahre blickt, weil Juan McLean ja ein erklärter Fan von The Human League ist. Ein Elektronikprojekt aus den 80er Jahren, ganz groß berühmt geworden mit dem Hit Don't You Want Me, aber eben auch viele interessante Elektro-Tracks gemacht hat. Jetzt hören wir hier von The Juan McLean das Stück The Future Will Come. I've had a vision. Your popularity is a deep revision. Future will come. stop. No, no, don't do me like that. Gonna give you all I got. Yeah. Baby, sing it for you like the birds in the treetop. I won't stop, no watch what them a chat. Can't hurt what we got. Simplicity, your love, make it wicked and hot. Well, love been through the storm, blew off the rooftop. But it's a love trunk like you seen on the track. I'm here for you, my darling, my darling. Das ist Musik gewesen von Major Lazer. Ein Album, das Klaus Vier auch schon in seiner letzten Sendung vor der Sommerpause angespielt hatte. Und das war der Track Can't Stop Now, featuring Mr. Vegas und Jovi Rockwell. Hier kommt ein Track mit dem Namen Forms and Shapes und das ist der Lawrence Remix. don't break. Die A4 Essen in Richtung Duisburg ist zwischen Essen-Holsterhausen und Frohnhausen wegen Dauerbauarbeiten gesperrt. Umleitungen sind eingerichtet und die A40 Essen in Richtung Duisburg zwischen Mülheim-Heißen und Winkhausen. Unfall, das die rechte Spur gesperrt, 1 Kilometer Stau. Eins live. 4 Sommerpause mit Mike Litt. Und ich möchte ganz schnell nachtragen, was ihr eben gehört habt nach dem Track von Lawrence. Das war Forms and Shapes von Lawrence im Lawrence Remix. Und danach kam dann direkt Woman Pleaser bis zur Stauschau von Jay Shepherd. Und The Runners ist erschienen auf dem Dirt Crew Label. Und hier im Hintergrund kommt schon etwas für die Drum and Bass Freunde. Für die Freunde, von denen es ja hier bei 4 immer einige gibt. Und das ist hier ein Track namens Big Deep von Brother auf Focus Recordings erschienen. Live. Vier Sommerpause mit Mike Litt. Ihr hört 4 Sommerpause mit Mike Litt und das waren gerade 3 Drum and Bass Stücke in Folge. Big Deep vom Brother, damit ging's los nach der Stauschau, hatte ich schon gesagt. Dann kamen die Sentimental Moods von Makoto und das hier gerade Seba mit Snow. Ein Stück, das auf der neuen Compilation vom Hospitality Label zu hören ist, nämlich Sick Music heißt diese Compilation. Und ich persönlich habe im Moment so eine Swayzek-Phase. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr die Band mögt. Also sie packt mich immer so alle 5-6 Monate wieder so richtig doll, dann höre ich ganz viel davon. Und deswegen spiele ich jetzt auch was hier in 4 Sommerpause, nämlich von Swayzek, Ease My Mind. Spoken kindly to me. You've eased my mind and spoken kindly to me. You've eased my mind and spoken kindly to me. My mind has spoken kindly to me. Because my mind has spoken kindly to me. Ease my mind has spoken kindly to me. Infos. Mit Ingrid Zimmer um gleich 23 Uhr. Unglück bei Schützenfest in Menden. Nachbarstädt ist Katastrophengebiet. Und das war Wetter. Kein Tag ohne Schauer. Bei einem Unglück in Menden im Sauerland sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Ein Auto raste während eines Schützenfestumzugs in eine Menschenmenge. Die Polizei unterstellt dem 79-jährigen Fahrer erstmal keine Absicht. Bisher haben wir keine abschließende Aussage dazu, wie es dazu kommen konnte, ob es sich um einen Unglücksfall handelt. Also Vorsatz schließen wir bis dato aus. Fast 50 Menschen wurden bei dem Unglück in Menden im Sauerland verletzt, 14 davon schwer. Die Polizei hat die Zahl der Toten nach unten korrigiert. Zwischenzeitlich war von 3 Toten die Rede gewesen. In Sachsen-Anhalt gibt es nach dem Erdrutsch kaum mehr Hoffnung, die 3 vermissten lebend zu finden. Die Region um Nachbarstädt ist zum Katastrophengebiet erklärt worden. So können Einsatzkräfte aus ganz Deutschland einfacher helfen. Wegen der Gefahr weiterer Erdrutsche können die Hilfskräfte nicht zu den Verschütteten vordringen. Noch ist nicht klar, wie es zu dem Erdrutsch kommen konnte, bei dem ein Haus und eine Doppelhaushälfte in einen See rutschten. Möglicherweise liegt es an unterirdischen Hohlräumen vom Tagebau. Deutsche Soldaten haben im Norden Afghanistans 2 Zivilisten erschossen. Nach Angaben der Bundeswehr war ein mit 6 Afghanen besetzter Kleinlaster ziemlich schnell auf eine deutsche Stellung zugefahren. Die Soldaten hätten Warnschüsse abgefeuert, der Fahrer des Wagens habe dennoch die Fahrt fortgesetzt. Daraufhin hätten die Soldaten gezielt auf das Fahrzeug geschossen, um es zum Halten zu bringen. Nach Angaben der Bundeswehr mussten die Soldaten in Afghanistan von einem Angriff ausgehen. Die Astronauten der US-Raumfähre Endeavour haben bei ihrem ersten Einsatz im All einen wichtigen Auftrag erfüllt. Sie haben das japanische Weltraumlabor Kibo an der internationalen Weltraumstation ISS fertig gebaut. Kibo ist so groß, dass es in 3 Shuttle-Flügen zur ISS gebracht werden musste. Es hat $1 Milliarde gekostet. Für die Besatzung der Endeavour gibt es außerdem Entwarnung. Die Raumfähre hatte beim Start keine größeren Schäden erlitten. Es gab nur einige Schrammen an der Unterseite des Shuttles. Die sollen laut NASA aber nicht gefährlich sein beim Wiedereintritt in die Erdatmosphäre. 1 live. Sektorwetter. Es wird im Laufe der Nacht kurzzeitig etwas trockener. Erst gegen Morgen zieht es sich wieder zu und dann wird es wieder nass. Morgen ist dann alles dabei. Sonne, Wolken und Schauer, dazu eher mäßige Temperaturen. Essen und Lemgo kommen auf bis zu 21 Grad. Dormagen schafft 23. Am Dienstag wird es wärmer. Es gibt abends wieder Schauer. Stauschau. 2 Meldungen von der A40. Die A40 Essen in Richtung Duisburg ist zwischen Essen-Holsterhausen und Frohnhausen wegen Dauerbauarbeiten gesperrt. Umleitungen sind eingerichtet. Und A40 Essen in Richtung Duisburg zwischen Mülheim-Heißen und Winkhausen. Unfall, die rechte Spur ist gesperrt. 1 Kilometer Stau. Eins live. 4 Sommerpause mit Mike Litt. Und das ist die 2. Stunde eben. Kurz vor den Infos habt ihr noch einen Track gehört von Tortoise, und zwar Gigantes vom ganz neuen Album Beacons of Ancestorship. Gigantes war das, wie gesagt. Ihr könnt natürlich die komplette Playlist auch wieder nachlesen auf 1live.de. Diese Stunde hier möchte ich beginnen mit einer für mich sehr interessanten Platte, und zwar von einem Italiener, der sich Dusty Kid nennt. Dusty Kid. Ich kenne seinen wahren Namen nicht, aber Dusty Kid sorgt auf jeden Fall für reichlich Wirbel auf der ganzen Welt. Ist im Moment sehr stark gefragt, außer, wie ich den Eindruck habe, in Deutschland. Da hat man ihn noch nicht so richtig wahrgenommen, denn er spielt wirklich überall auf der Welt, wenn man im Internet nachsieht. Sein Tourplan ist wirklich brechend voll. Er spielt in Frankreich, er spielt in Mexiko, er spielt in der Ukraine, er spielt in Schottland, er spielt in den Vereinigten Staaten von Amerika, aber eben leider noch nicht in Deutschland. Sein Album ist Ende April erschienen und trägt den Titel Raver's Diary. Und man hat auch den Eindruck, er will darauf so seine ganzen Erlebnisse als Raver musikalisch zum Ausdruck bringen. Die wilden Momente, aber auch die etwas besinnlicheren. Dieses Stück hier, was ich für euch spiele, trägt den Titel Cowboy und passt ganz gut zum Cover von diesem Album Raver's Diary. Da sieht man nämlich so einen Highway, der so zusteuert auf einen auf einem Präriegebirge. Strahlend blauer Himmel, die Sonne geht unter. Eine richtige Roadmovie-Szene. Cowboy heißt diese Nummer von Dusty Kid aus Italien. Der Typ muss so Mitte, Ende 20 sein. Er sagt nur, er sei in der ersten Hälfte der 80er Jahre geboren. Das Album ist erschienen auf Boxer Recordings, ist aber auch sehr nah verbandelt mit Systematic Records und auch mit B-Pitch Control in Berlin. Also jetzt hier endlich Dusty Kid mit Ravers Diary mit dem Track Cowboy. Thank you. Musik von Dusty Kid aus Italien vom Album A Raver's Diary, der Track Cowboy. Ich bin absolut fasziniert von dieser Musik. Ich mag das, dass es irgendwie sehr klubbig, sehr elektronisch, aber dann hat er so diese Orgel mit drin, das erinnert ein bisschen an die Doors. Es passt auf jeden Fall zu diesem Plattencover, das ich eben schon beschrieben habe, und auch der Titel Cowboy ist wirklich ziemlich angemessen. Ein Tagebuch über seine Rave-Erfahrung könnte sicherlich auch Steve Lawler schreiben. Ich möchte nicht wissen, was der Mann alles erlebt hat. Fakt ist, es gibt einen Track von Steve Lawler mit dem Titel Distraight und den möchte ich für euch spielen, allerdings in einer neuen Remix-Version. Die haben gemacht Nick Curley und Gorge. Zwei Mannheimer Produzenten. Ich werde das Ding jetzt gleich mal hier reinmixen in den Cowboy in wenigen Sekunden. Also weiter geht's hier in vier Sommerpause mit Distraight von Steve Lawler im Gorge und Nick Curley Remix. 1 Live. 4 Sommerpause mit Mike Litt. Ihr hört 4s Sommerpause und ihr bemerkt, wo sind wir hingekommen. Angefangen hatte die Sendung mit einem alten Stück von The Smiths, beste Gitarrentradition, und dann wurde es immer raviger, elektronischer. Und auch das hier gerade war ein Elektronik, ein Rave-Klassiker, wenn man so will, auch wenn man es vielleicht auf den ersten Hinhörer nicht bemerkt hat. Es war Plastic Dreams, im Original von JD, ein wirkliches Rave-Anthem, eine Techno-Hymne, aber dann hier interpretiert von Christian Prommer in seiner Christian Prommers Drum Lesson. Mein Gott, nochmal ganz langsam. Christian Prommers Drum Lesson Volume 1. Da hat er das interpretiert vor knapp 2 Jahren. Ist erschienen auf Sonar-Kollektiv. Und wir versuchen so ein bisschen jazzig zu bleiben und auch weiterhin den Spagat zu halten zwischen elektronischer Musik und Jazzmusik. Und da gibt's jetzt nochmal von Varalka King's Child, allerdings in einer schönen Version von Ricarda Villalobos. Ich hatte das in der letzten Woche gespielt und daraufhin ein paar sehr, sehr nette und interessierte E-Mails bekommen und möchte es deswegen einfach jetzt nochmal spielen in den Minuten, die uns verbleiben, bis zur Stauschau. Von der A40 hält man sich besser fern. Essen Richtung Duisburg, da ist zwischen Holsterhausen und Frohnhausen die Autobahn gesperrt. Da laufen immer noch Bauarbeiten, Umleitungen sind eingerichtet. Und A40 Essen in Richtung Duisburg zwischen Mülheim-Heißen und Winkhausen, Unfall. Da ist die rechte Spur gesperrt, 1 Kilometer. Eins live. 4 Sommerpause mit Mike Litt. Noch eine knappe halbe Stunde, dann wird hier nämlich Tom Breu das Mischpult übernehmen und euch, wie schon am vergangenen Sonntag, einen ganz speziellen Plan B-Mix präsentieren. Was er da heute Nacht vorhat, ab Mitternacht, das wird er uns gleich schon erzählen. Er wird irgendwann so in den nächsten 30 Minuten vorab schon mal hier im Studio auftauchen. Ich möchte euch jetzt hier einen, ich nenne es mal Sommerhit präsentieren. Es passt einfach schon allein vom Titel her. Es ist die Sängerin Sally Shapiro und die Nummer heißt Love in July, also Liebe im Juli. Passt also wie die Faust aufs Auge, könnte man sagen. Und ich finde es interessant, alle paar Jahre tauchen immer mal wieder so Sängerinnen auf, die so mit einer sehr kindlichen Stimme irgendwie so eine Art 80s-Spirit aufgreifen. Annie war das vor ein paar Jahren zum Beispiel, jetzt eben Sally Shapiro. Und Love in July ist im Original wirklich sehr, sehr 80s-mäßig. Ich habe aber jetzt mal hier einen Remix rausgesucht, den Bostro Pesopeo Remix von Love in July von Sally Shapiro. Hört euch das einfach mal an. Don't let me, don't let me. Don't let me, don't let me down. Don't let me, don't let me. Don't let me, don't let me down.

Ihr hört vier Sommerpause und eben lief noch ein Track von Manuel Tour, ein Mann aus dem Sektor. Will Be Mine hieß der, ist erschienen auf Free Range Records. Und das hier im Hintergrund Musik von einem weiteren Mann aus dem Sektor, nämlich von Matthias Schaffhäuser, der, ich glaube, es war vor 2 Jahren, oder bringe ich was durcheinander? Doch, vor 2 Jahren war er nämlich mal während Klaus Viers Sommerpause auch mal zu Gast hier in dieser Show. Matthias Schaffhäuser hat ein neues Album aufgenommen, Schaffhäuser and Friends. Unequal Equality heißt das Album. Also Matthias Schaffhäuser ist mit verschiedenen Leuten ins Studio gegangen, unter anderem mit Markus Güntner. Und von dem hören wir hier jetzt, also von Schaffhäuser und Güntner, Confusion von diesem Album Schaffhäuser and Friends hier in vier Sommerpause. Hier ist Sommerpause und gleich ab Mitternacht geht's hier weiter mit Tom Breu. Der präsentiert euch immer ab Mitternacht einen speziellen Mix. In der letzten Woche war's, herzlich willkommen erstmal Tom im Studio. Hallo Mike. Ein Mix, der so das Thema Fernbeziehung aufgegriffen hat. Man verlässt am Sonntagabend den Liebsten, die Liebste. Was machst du dieses Mal? Dieses Mal lasse ich ein bisschen ruhiger angehen. Letztes Mal kam ich gerade vom Flughafen, du hast es gerade schon erwähnt, und ich war total noch im Love. Trouble, innerlich aufgewühlt. Heute hatte ich einen total entspannten Sonntag und dementsprechend wird auch der Mix, glaube ich, ein Stück gechillter ausfallen. Ich spiele zum Beispiel Sachen von Major Lazer, auf jeden Fall nochmal einen Track, da hast du, glaube ich, auch gerade schon was gespielt. Dann gibt es eine Deutschland-Premiere, glaube ich sogar, nämlich einen weiteren Track von Samuel Mobile Disco vom im August erscheinenden Album. Da kennen wir ja die Single Audacity of Huge, sind aber auch noch Sachen drauf, zum Beispiel eine Kollaboration mit der Gossip-Sängerin Beth Ditto oder mit dem Hotchip-Sänger Alexis Taylor heißt er. Und was spiele ich noch? Ich glaube, die neue Paul Kalkbrenner werde ich auch noch spielen. Der hat ja mit Sky and Sand jetzt echt ein Hit gelandet, kann man so sagen. Auf jeden Fall. Die neue Single ist nicht ganz so poppig, aber auch sehr gechillt und sommerlich, passt also da rein. Du hattest in der letzten Woche so als grünen Abschluss einen Klassiker plötzlich drin in deinem Mix. Das war von Chris Rea, On the Beach. Gibt sowas auch wieder? Ja, ich habe mir eigentlich vorgenommen, immer den letzten Song so ein bisschen außer der Reihe zu machen. Chris Rea hat jetzt nichts mit Elektronik zu tun und so. Ich fand es nur letzte Woche irgendwie passend. So ein bisschen auch mit Liebe und vor allem sehr sommerlich. Heute habe ich mich noch nicht entschieden, aber ich habe auf jeden Fall vor, den letzten Song auch wieder sowas in der Ecke zu machen. Und da lassen wir uns überraschen, wollen wir auch noch nicht verraten. Also gleich nach den Infos geht's hier weiter mit Tom Breu in vier Sommerpause. Und jetzt haben wir hier noch ein Stück von Tarrell Smooth und das heißt You Don't Know. Just ain't worth Short time later, the trouble I'm in, I know I'm the creator. Words they hurt, and yours cut even deeper. Better leave right now, I don't know what I've got to let go. You Don't Know von Terrell Smooth hier in 4S Sommerpause. Wie gesagt, die geht gleich weiter, kurz nach Mitternacht mit Tom Breu und einem ganz speziellen Plan B-Mix. Ich verabschiede mich schon mal für heute und freue mich auf den nächsten Sonntag. Würde mich auch freuen, wenn ihr dann auch wieder dabei seid. Und für euch habe ich jetzt noch einen Track, den ihr nicht wörtlich nehmen solltet. Doch, den solltet ihr wörtlich nehmen. Er heißt Empty Streets. Geht nicht raus auf die Straße, sondern bleibt am Radio. Freut euch auf den Mix gleich von Tom Breu. Empty Streets jetzt also hier von Scientific. Mein Name ist Mike Litt. Ich wünsche euch eine gute Nacht und viel Spaß weiterhin hier in 1 Live. Sonntagnacht, kurz nach 0 Uhr. Klaus Vier ist in seinem wohlverdienten Sommerurlaub. Dafür gibt's Sonntagabend hier in 1 Live erstmal immer 2 Stunden mit Mike Litt. Das habt ihr eben gehört. Und jetzt 1 Stunde DJ-Mix mit mir, Tom Breu. Das Motto der heutigen Sendung lautet ganz entspannt. Denn egal, wen ich heute getroffen oder gesprochen habe, einfach jeder meinte so, ey, also ich mache heute mal ganz entspannt. Lag vielleicht auch am Wetter, da ist einem nicht nach Bäume ausreißen. Wie auch immer, ich mache heute auch auf ganz entspannt. Die erste Nummer kommt von Paul Kalkbrenner, läuft schon im Hintergrund und habe ich auch eben schon bei der Übergabe angekündigt. Sky & Sand war groß, jetzt kommt Aaron, ist zwar nicht ganz so poppig, aber dafür ganz entspannt. Minuten nach 12. Das Motto der heutigen Sendung lautet ja ganz entspannt. Deshalb werde ich auch gar nicht viel sagen, einfach nur ein paar Tracks an- und abmoderieren. Den ersten habe ich schon anmoderiert, Paul Kalkbrenners neue Single, Aaron heißt die. Jetzt geht's gleich weiter mit der neuen Peaches Single, zweite Nummer aus dem I Feel Cream Album und die heißt Lose You. Thank you. Laser hören wir da gerade. Die Nummer heißt Cashflow. In einem ganz entspannten Remix. Und zwar heißt der Classics Class Bottom Dub Mix. Thank you. song. Off your shoulders, waiting for the time to come. Working in the corner, one day to another, butter for my piece of fun. Stepping, stopping, I'm all gone. Give me the tone and I'm all gone. Yeah, I'm walking by a run. Not here but in my mind. I'm working the sweat but it's all good. I'm breaking my back but it's all good. Cause I know I'll come back. If you say you're not okay with miles to go, if you say there ain't no way that I can go, if you say I ain't too high from down below, say you're not, cause when I'm down, you'll be calling, but I won't be at the phone. Minuten nach Mitternacht, was hier gerade im Hintergrund ausklingt, war eine Coverversion. Ihr kennt vielleicht Licky Lee's Song I'm Good I'm Gone, und die Friendly Fires haben den mal gecovert, weil die den so schön fanden wahrscheinlich. Ich finde den auch schön. Gerade reingekommen ist ein Track von Sirius Moe, der heißt Last Year, ist von seinem letzten Album, also schon was älter. Der hat doch gerade eine aktuelle Nummer draußen, die heißt Nights Off, die finde ich aber nicht ganz so entspannt. Und das Motto der heutigen Sendung ist ja schließlich ganz entspannt, weil irgendwie all meine Freunde, alle, die ich kenne, vielleicht einfach jeder heute, weil das Wetter mal nicht so schön war und nicht so heiß, einfach mal einen auf ganz entspannt gemacht hat und den Sonntag rumgelümmelt hat, wie sich das gehört. Jo, jetzt jedenfalls, wie schon gesagt, Sirius Moe, Last Year, und danach kommt eine Nummer von Amanda Blank, die kündige ich jetzt schon mal an. Amanda Blank kennt ihr vielleicht aus unserem Plan B-Programm, da spielen wir gerade eine Nummer, die heißt DJ. Das ist sozusagen schon die zweite Single von Amanda Blank, die erste, die im Club auch erstmal für Furore gesorgt hat, heißt Might Like You Better. If We Slap Together geht's weiter. Schöne Textzeile. Und zu der Nummer gab's einen Remix-Contest. Ich spiele dann hier gleich den Ian Saint Laurent Remix, nicht zu verwechseln mit dieser Klamottenmarke. Glaube ich zumindest. Ich bin ja kein Mädchen. Ich kenne mich da nicht so aus. Und wenn es eine Handtaschenmarke ist, ist auch okay. Ich sag mal Klamottenmarke. We'll be right back. There's a part of me that keeps coming. And your mother won't leave you alone. And your father won't leave you alone. So you book yourself a room where a video plays in a loop. It's the middle of the night, the night. That's my favorite part, keeps me under the gun. There's a part. Sonntagnacht. Ihr hört 1 Live Plan B mit mir, Tom Roy. Im Hintergrund läuft eine Nummer von Holy Ghost. Ghost, nicht Holy Ghost. Zwei Jungs aus Brooklyn, New York, veröffentlichen auf dem DFA-Label. Nächste Nummer kommt von Parov Stella, die heißt Kiss Kiss. I'm back here. Bye. 0:40 Uhr mittlerweile. 41, ich habe mich vertan. Ihr hört immer noch die Sendung mit dem Namen 1 Live Plan B mit Tom Breu. Das bin ich. Ich versuche euch hier in die Nacht hinauszutragen. Stehe hier ganz allein in meinem Studio. Sonntagabend ist es echt wirklich schlimm. Also da ist gar niemand. Unter der Woche sind wenigstens noch ein paar Leute. Naja, ich hoffe, ihr hört mir zu. Ihr könnt mir auch gerne was schreiben, wenn ihr wollt, über 1live.de. Da ist rechts oben so ein Button, Mail ins Studio. Ich freue mich über eure Reaktionen. Ja, was mache ich hier noch? Ein paar Tracks anmoderieren. Ich fange mal bei Power of Stella an. Es war der vorletzte. Der Titel hieß Kiss Kiss. Danach kam, ihr habt sie vielleicht erkannt, La Rue mit dem Titel Bulletproof. Allerdings nicht im Original, sondern im Zink-Dub. Und jetzt läuft gerade Tiger Skin Too Hot. Die einzige Platte heute Abend. Ich halte sie auch mal in die Webcam. Leider spielt man ja immer weniger Platten, ich zumindest. Die Scheibe hier heißt Phonique Presents Time for House. Eine Compilation, die eben Phonique zusammengestellt hat. Kommt auf Ladies and Gentlemen Recordings raus. Und ich habe Track 1 auf der B-Seite gespielt. Eben von Tiger Skin Too Hot. Thank you. 10 Minuten hört ihr 1Live Flambé mit Tom Roy, Sonntagnacht. Ich hatte ja schon versprochen, dass es heute hier eine Weltpremiere gibt. Ich übertreibe vielleicht ein bisschen, Deutschlandpremiere ist es auf jeden Fall. Am 14.08. erscheint das neue Simeon Mobile Disco Album, es heißt Temporary Pleasure. Da kennt man bis jetzt eigentlich nur diese erste Single Audacity of Huge. Ich spiele ja schon weiter einen Track zusammen mit dem Hotchip-Sänger Alex Taylor. Der singt hier schon. Die Nummer ist Bad Blood. And I look at how I'd like to see myself in you and you in me. And I wonder how we've softened up. And the rugged world is but a cup. Something blocked my throat. And your head, it seems, it's not in you and it's not in me. Bad Blood war das, ein weiterer Track aus dem am 14. August erscheinenden Simon Mobile Disco Album. Haben sonst noch nicht viele Leute. Ich habe ganz offiziell die Erlaubnis bekommen von der Plattenfirma, schon mal einen Track vorab zu spielen. Hatte ich auch versprochen, hier eine Premiere zu machen. Hiermit geschehen. Ich hatte auch versprochen, immer als letzte Nummer in meiner Sendung irgendwas außer der Reihe zu spielen. Letzte Woche war es Chris Rea on the Beach, hat zum damaligen Motto gepasst. Heute lautet die Überschrift der Sendung ja ganz entspannt. Also wollte ich euch so ungefähr den entspanntesten Track vorspielen, den ich kenne. Der 7 Minuten lang, wird jetzt nicht mal ganz reichen dafür, aber zumindest die ersten paar Minuten, kommt von Kings of Leon, heißt Knocked Up. Und ich höre mir den Song immer morgens an, wenn ich um 5 oder 6 Uhr aus irgendwelche Clubs dieser Welt nach Hause fahre. Ich wünsche euch noch eine gute Nacht. Mein Name ist Tom Breu und wenn ihr mögt, hören wir uns nächsten Sonntag wieder. She don't care what her mama said, no, she's gonna have my baby. Taking all I have to take, this taking's gonna shape me. People call us renegades, we like living crazy. Like taking on the town, 'cause people's getting lazy. I don't care what nobody says, no, I'm gonna be her lover. Always mad and usually drunk, but I love her like no other. Like living crazy. We like taking on this town, 'cause people's getting lazy. I don't care what nobody says, no, I'm gonna be her lover. Always mad and usually drunk, but I love her like no other. We're gonna go.